2, 1, go! Kommunistenkneipe, der Podcast mit Paddy und Flo von DK. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Kommunistenkneipe. In wenigen Tagen finden die Bundestagswahlen statt und wir wissen, dass viele von euch da draußen sich auch die Frage stellen, ob sie überhaupt wählen sollen und wenn ja, wen sie wählen sollen, was es mit diesen bürgerlichen Wahlen im Kapitalismus eigentlich allgemein auf sich hat. Und es gibt ja auch unter Linken und Kommunistinnen verschiedene Positionen, wie man sich zu bürgerlichen Wahlen eigentlich verhalten sollte. Wir haben uns dazu entschieden, jetzt in dieser Folge mit dem Teil der revolutionären kommunistischen Linken ins Gespräch zu kommen, der sich dazu entschieden hat, an diesen Wahlen teilzunehmen. Und dazu haben wir einmal die Lisa Gärtner eingeladen von der MLPD, also der marxistisch-leninistischen Partei Deutschlands, und die Ines Haider von der revolutionären internationalistischen Organisation. Wir haben mit beiden darüber gesprochen, warum sie die Entscheidung getroffen haben, an diesen Bundestagswahlen teilzunehmen und welche Rolle bürgerliche Wahlen aus ihrer Sicht für Sozialistinnen und Kommunistinnen eigentlich spielen sollten. Das erste Gespräch haben Flo und Ann-Sophie mit der Ines von Rio geführt. Ich wünsche euch an der Stelle viel Spaß mit dem Gespräch. Ja, willkommen in der Kommunistenkneipe, heute mit einem weiteren Interview zur Bundestagswahl. Genau, und heute begrüßen wir deswegen Ines Haider. Hallo. Hallo. Ines ist Mitglied der revolutionären internationalistischen Organisation Rio, die Klasse gegen Klasse herausgibt, was, glaube ich, noch bekannter ist als der Name Rio. Außerdem ist sie aktiv in der Gewerkschaft GEW, sie ist Sozialarbeiterin und arbeitet, so habe ich jedenfalls gelesen, als Lehrerin an einer Oberschule in Berlin. Vielleicht noch ganz interessant zu erwähnen, im Sommer 23, also so vor anderthalb Jahren, wurde Ines von ihrem damaligen Arbeitgeber gekündigt, nachdem sie ihr Kollegium auf einer Kundgebung auf Kürzung hingewiesen hatte, und hat sich dann ein Solidaritätskomitee gebildet und das Arbeitsgericht hat letztendlich entschieden, dass diese Kündigung rechtswidrig war, also auch auf dem Feld kampferprobt. Genau, und wir haben sie eingeladen, weil sie tatsächlich zur Bundestagswahl antritt. Für so eine relativ kleine Gruppe ist es ja ungewöhnlich, aber sie tritt an im Berlin-Friedrichshain-Kreuzberg-Prenzlauer-Berg-Ost, so heißt dieser Wahlkreis, ganz schön viele Begriffe. Im Rahmen dieser Reihe haben wir sie deswegen eingeladen. Und ich grüße natürlich auch meine Genossin Ann-Sophie. Hallo. Ja, hallo und auch nochmal herzlich willkommen von mir, Ines. Hi. Ines, wie kommt es denn, dass ihr euch gemeinsam mit anderen Kräften dazu entschieden habt, in drei Wahlkreisen in Deutschland zur Bundestagswahl anzutreten? Also zweimal ja in Berlin und einmal in München. Vermutlich rechnet ihr euch jetzt ja nicht wirklich Chancen aus, tatsächlich ins Parlament einzuziehen. Warum haltet ihr den Antritt dennoch für sinnvoll? Also tatsächlich denken wir nicht, dass wir dieses Mal ins Parlament einziehen. Nee, das ist richtig. Nichtsdestotrotz fanden wir sozusagen das angesichts des Rechtsdrucks, ihr habt es ja auch schon erwähnt, weiß ich nicht, der ganzen Aufrüstungs-, Überbietungs-, Theater, ich weiß nicht, wie man es nennen soll, die jetzt ja absurderweise von den etablierten Parteien, die Grünen gewonnen haben, der ganzen rassistischen Hetze, dem zunehmenden Sexismus auch etc., es halt notwendig ist, dass es konsequente linke Antworten sichtbar sozusagen gibt, weil das ja ein Moment ist, in dem Massen sich politisieren, also in dem viele Menschen über Politik reden, die sonst vielleicht nicht über Politik reden, sich über Politik Gedanken machen, obwohl sie es vielleicht sonst nicht tun, die sich die Frage halt stellen, wen kann man eigentlich noch wählen sozusagen, ne? In der es auch sehr viel mediale Aufmerksamkeit gibt für politische Themen, natürlich auch nochmal mehr als sonst. Und wir haben halt gesagt, wir wollen diesen Moment eigentlich nutzen. Und es wäre auch sozusagen gar nicht richtig anschlussfähig, ihn nicht zu nutzen, um halt mit Massen von Menschen in Kontakt zu kommen, ohne sozusagen jetzt zu sagen, wow, das wird natürlich irgendwie alles grundlegend verändern. Also wir sind ja Marxistinnen, wir glauben nicht, dass, ein komplett neues System und der Sturz des jetzigen Systems halt irgendwie ja, im Bundestag vollzogen werden. Deswegen betonen wir ja auch immer, okay, die Stimmabgabe ist irgendwie das eine. Viel wichtiger ist, dass du dich organisierst über den 23.2. hinaus. Und das kann man ja sozusagen auch nochmal von einem viel breiteren Publikum sagen, wenn man so will, ne? Dass sowas, glaube ich, einfach gar nicht unbedingt gewöhnt ist. Also selbst die Linkspartei, aber auch die Grünen und die SPD, alle haben jetzt ja irgendwie Neueintritte so. Die vertreten ja eigentlich diese Idee gar nicht so sehr. Das ist halt Wahlkampf, Wahlkampf, Wahlkampf, alles auf den 23.02. ausgelegt. Danach kannst du halt irgendwie parteileich sein, das ist uns eigentlich egal. So, Hauptsache, wir kriegen irgendwie die Stimmen. Aber die Ideen rücken ja auch total in den Hintergrund. Also, sie sehen das ja auch im Wahlkampf. Weiß ich nicht, wo die Grünen halt so einen Ein-Wort-Wahlkampf machen, zusammen, total nicht. So, weiß ich nicht. Es, viele Leute, auch gerade bei der Erststimme, sind ja komplett inhaltslos. Da machen sie einfach nur ihr Gesicht, ihre Partei und that's it. Und da wollten wir sozusagen halt ein bisschen mehr Inhalt reinbringen. Genau. Und natürlich auch darüber reden, so was ist das für eine Art von Politik, die anderen Leute machen. Ist das wirklich eine Vertretung oder ist das nicht eher eine Stellvertreterpolitik? Was sind das auch für Leute? Wie viel Geld verdienen die? Warum verdienen sie so viel Geld? Also ich glaube, ihr hattet es ja schon gesagt, genau, irgendwie, dass ich halt keine Berufspolitikerin bin. Sondern eine Sozialarbeiterin, die an der Schule arbeitet, mit Jugendlichen, die Probleme ja auch jeden Tag am eigenen Leib spüren, sozusagen von ja, sozialen Problemen, den Genozid in Gaza, das betrifft ihre Familien, die ganze Polizeigewalt auf den Straßen und so. Es ist halt eine Schule in Südneukölln, das macht, glaube ich, schon einen großen Unterschied zu jemandem, der halt einfach nichts Produktives zur Gesellschaft beigetragen hat, seit unter Umständen Jahrzehnten oder auch nichts Produktives. Keine Ahnung, zum Klassenkampf. Also es gibt ja auch Leute, die hat man einfach auch noch nie, also Politiker auf einer Demo gesehen oder so, weil sie halt nicht denken, dass der Ort der Veränderung die Straße ist, der Betrieb, unsere Unis und unsere Schulen, sondern das machen wir halt sozusagen anders und wollen anfangen, einfach diese Idee zu verbreiten, diesen Moment, wo wir diese Idee viel besser verbreiten können als in anderen. Genau. Ja, es gibt ja innerhalb der kommunistischen Bewegung verschiedene Positionen zu diesem Thema. Also wie soll man Wahlen nutzen oder überhaupt nicht oder überhaupt nicht oder so. Ich denke da an so Aufrufe, die habe ich jetzt auch wieder ein bisschen gesehen von Kommunistinnen, die zum Wahlboykott aufrufen oder die Beteiligung an bürgerlichen Wahlen generell als eine Legitimierung des ganzen Systems sehen. Du hast ja gerade erklärt, warum ihr es für sinnvoll haltet, also revolutionäre Positionen auch ja, in diese Wahlkampfzeiten hineinzutragen. Was würdest du denn aber solchen Genossinnen entgegnen? Also diese Position des Wahlboykotts vor sich hertragen oder ein Antreten an sich schon ja, sehr kritikabel sehen. Also ich glaube, das Problem am Wahlboykott ist halt, dass das einen völlig entfernt irgendwie von der Realität der Menschen, die ja, ob wir das wollen oder nicht, halt noch Illusionen haben in den Parlamentarismus. Ich glaube, dass es sehr schwierig ist, dafür zu argumentieren, okay, ich nehme die Leute jetzt auch nicht so weit, wenn sie eine krasse Kampagne dafür machen. Aber irgendwie als politische Organisation müsste man das ja konsequenterweise machen. Also es sind halt Wahlen, da wählt man, da muss man sich irgendwie dazu verhalten, wie wähle ich und wie haben die Menschen sozusagen zu wählen, was habe ich hier für einen Aufruf. Und ich glaube, es knüpft halt besser ans Bewusstsein sozusagen an, wenn wir ja zu Wahlen sozusagen auch selbst antreten und sagen, jo, wir werden das Parlament sozusagen, aber weiß ich nicht, ohne jegliche Illusion besetzen, Sitze im Parlament. Wir werden das halt eher nutzen, auch als eine weitere Bühne für unsere Politik, um da unsere Kämpfe reinzutragen. Nicht damit sozusagen da über die entschieden wird und wir da irgendwie über die verhandeln oder daraus ein Gesetzesvorschlag irgendwie entsteht, sondern um denen sozusagen viel mehr Sichtbarkeit zu geben, etc. Keine Ahnung, Kämpfe gegen Krieg und gegen fürs Klima und gegen die AfD und so. Damit genau sich da sozusagen auch viel mehr Leute anschließen, viel mehr Leute vielleicht berufen fühlen, auch selbst zu kämpfen. Also wir wollen ja auch die Selbstorganisierung sozusagen von Menschen fördern, sowohl mit dem Wahlantritt, als auch wenn wir irgendwann in der Zukunft. Und ich glaube, dass genau fangen wir auch an, damit aufzubauen, sozusagen, dass man das dann mal schaffen kann in ein paar Legislaturperioden, weil man halt die Bekanntheit erzielt hat, weil man den Leuten gezeigt hat, hey, ich habe euch gesagt, diese Partei wird euch verraten. Und diese Partei hat sie dann verraten. Wisst ihr, wie ich meine? Also die Leute werden ja auch zurückdenken und sagen, wow, die hatte das doch schon gesagt. Und bei der nächsten Wahl vielleicht wieder da stehen und sagen, Ich weiß schon wieder nicht, wen ich wählen soll. Vielleicht einfach mal sie. Wisst ihr, wie ich meine? Ja, vielleicht passt das ganz gut zum Thema. Parallel zu eurer Kampagne, was mich selbst überrascht hat, gibt es da jetzt gerade wieder so einen neuen Hype um die Partei Die Linke. Also man liest irgendwie, dass sie so einen kleinen Ausschwung erleben würde im Sinne von vielen Eintritten in sie. Auch wenn auch immer fraglich ist, ob die Linke wirklich in den Bundestag einzieht, also ist noch nicht ausgemacht, scheint es wirklich einen kleinen Hype zu geben. Ich habe das jetzt auch viel erlebt, wenn wir unsere Agitation machen, dass wir viel gefragt werden, unterstützt ihr eigentlich die Linke, ruft ihr zur Wahl der Partei Die Linke auf? Also wir rufen generell nicht zur Wahl von bestimmten Parteien auf, das ist jetzt nicht unsere Rolle. Aber warum bist du denn der Ansicht, dass es keinen Sinn macht, die Linke zu wählen, wovon ich mal ausgehe, oder sich sogar in ihr zu organisieren als Revolutionärin? Also wir nehmen natürlich auch zur Kenntnis sozusagen, dass die Linke gerade in so einer Art Wiederaufstehungsprozess sich befindet, also dass sie halt wieder im Aufschwung ist. Und ich glaube, da müssen wir halt immer betonen, dass die Linke zu Gaza aber nicht sagt, dass die Linke sogar einen Genossen Ramzi Kilani rausgeschmissen hat wegen Palästina-Solidarität. Weiß ich nicht, dass die Linke keine klare Haltung hat zum Ukraine-Krieg. So, Bodo Ramelow war ja entgegen der Parteiposition halt am Anfang des Ukraine-Kriegs auch für Waffenlieferungen, hat sie unterstützt. Das ist natürlich irgendwie auch logisch, wenn man in einer pluralistischen Partei sozusagen sich bewegt. Und ich glaube, dieser Aufschwung sozusagen darf uns nicht darüber hinwegtäuschen, wie tief der Rechtsruck der Partei ist, und dass sie sozusagen auch von dem allgemeinen Rechtsruck aller Parteien halt nicht ausgenommen ist und dass die Leute, die da jetzt gerade massenhaft irgendwie eintreten, eben nicht massenhaft links werden, linker als die Linkspartei, weil die absolute Mehrheit davon, das haben wir auch in der Geschichte gesehen, sozusagen in jeder Erneuerungswelle, halt einfach aufgesogen wird von diesem Parteiapparat und nur eine ganz kleine Minderheit da, weil sie nicht mit revolutionären Ideen in Verbindung kommt und die interessant findet, sich da eine Gruppe innerhalb sozusagen oder außerhalb der Linkspartei dann anschließt. Deswegen, genau, ist unsere Devise gerade die ganze Zeit weiterhin zu sagen, hey Leute, das ist immer noch eine reformistische Partei. Das ist immer noch eine Partei, die, egal wie links, Illusionen darin schürt, dass halt der Ort der Veränderung das Parlament ist, die immer mitregieren würde, wenn sie könnte, um sozusagen, weiß ich nicht, irgendwie den Kapitalismus ein bisschen sozialer zu machen oder zumindest es zu behaupten und am Ende halt mit privatisieren wird, mit abschieben wird, nicht enteignen wird. Also all diese Dinge sozusagen, die sie ja an Landesregierungen auch schon bewiesen haben, was sie sind und die international ja Leute auch schon bewiesen haben, die gleiche Strategie verfolgen, also wie in Griechenland oder auch im spanischen Staat. Ich glaube, deshalb sind sozusagen diese ganzen, ja, diese ganze Stimmung, die da irgendwie geschürt wird seit Monaten, die ja auch total wenig Inhalt hat, und immer die ganze Zeit sozusagen darauf setzt, dass jetzt hier der Neuanfang und etwas Großes beginnt und so, viel heiße Luft ist und halt am Ende des Tages irgendwie wenig dahinter, weil, genau, ja, wir halt auch irgendwie eine Krise haben und die sich ja auch nicht irgendwie losgelöst sozusagen davon bewegen können und halt, genau, ich glaube, irgendwie weiter hin, je weiter sich die Krise verschärft, desto mehr werden sie solche Deals in Hinterzimmern irgendwie schließen mit anderen Parteien, mit Bossen etc., um irgendwie das Bestmögliche für die Arbeiterklasse rauszuhauen. Und ich glaube, da muss man sich dann halt hinstellen und sagen, so, hey, das Bestmöglichste können wir nur irgendwie erkämpfen. Deswegen setzen wir weiterhin sozusagen irgendwie auf Blockaden und genau alles, was ich sozusagen schon vorher gesehen habe und dann können wir ja noch mal sehen, wer hier die bessere Strategie hat, wenn halt irgendwie so die deutschen Seehäfen bestreikt werden gegen Waffenlieferungen so. Ja, ich hab sogar heute irgendwie gelesen in der von uns verhassten Taz, dass da schon wieder sogar spekuliert wurde von den ersten, weil die Linke jetzt irgendwie 6% in irgendwelchen Umfragen hat, ob nicht Rot-Rot-Grün mal wieder eine Option wäre. Also jetzt schon fängt diese Debatte an, wo sie sich ja gerade als sehr kämpferische Oppositionskraft geben, auch gegenüber den anderen Abschiebe- und Kriegsparteien. Aber die Machtoption wird also jetzt schon sozusagen von einigen benannt. Also das nur nebenbei. Naja. Ja, und Ines, du hast es ja gerade auch schon gesagt, also die Linke hat ihre Friedensposition, man könnte sogar sagen, verraten hinter sich gelassen. Die Haltung zur NATO ist nicht klar. Waffenlieferung zu Israel wird nicht klar abgelehnt. Es gibt sogar zionistische Stimmen in der Linkspartei. Und viel links von der Linken findet man aber kaum auf dem Wahlzettel jetzt zur Bundestagswahl. Die DKP zum Beispiel, die ist diesmal gar nicht dabei. Es treten noch SGP und die MLPD an. Und was unterscheidet denn eure Position von diesen beiden Parteien? Ich würde die ein bisschen voneinander trennen. Also genau, die MLPD, da haben wir, glaube ich, ganz grundlegende analytische Unterschiede, die aber ja immer sozusagen dann auch in Unterschieden irgendwie in der Politik enden, weil die MLPD ja China als antiimperialistisch bezeichnet und eigentlich den kapitalistischen Charakter dieses Staates nicht anerkennt. Und auch wenn das sozusagen stimmt, dass der westliche Imperialismus immer noch der größte Verursacher ist von Kriegen und von Armut etc., Umweltzerstörung und so weiter, dann denke ich im Umkehrschluss sozusagen nicht, dass wir China deswegen unkritisch unterstützen sollten. Nur, ja, genau, weil sie da sozusagen den Kontrahenten darstellen und der Westen China hasst. Genau, also ich glaube nicht, dass sozusagen wie die MLPD auftritt genau, hier handelt sich es um unsere sozialistischen Klassengeschwister, genau, dass das stimmt. Ich sehe auch das Problem, dass die MLPD für eine Zwei-Staaten-Lösung steht in Palästina, womit ja de facto die weitere Kolonialisierung sozusagen von PalästinenserInnen aufrechterhalten werden würde. Ich weiß nicht, wie ich das meinen SchülerInnen beibringen sollte, also wenn wir da irgendwie zusammen antreten oder uns irgendwie einigen sollten auf ein gemeinsames Programm, also wenn sie unserer Wahl von beitreten würden oder sowas, dann wäre das, glaube ich, so ein Punkt, wo der für uns so eine rote Linie überschritten wäre. Genau, und ansonsten hatten wir ja auch ein bisschen Kontakt mit der MLPD in Arbeitskämpfen, zum Beispiel in Voith, das ist in Bayern gewesen, so ein schließendes Unternehmen, wo die MLPD sich wieder mal, und das fand ich sozusagen da sehr beispielhaft, einerseits gegen Verstaatlichung gestellt hat, weil sie halt gesagt hat, okay, das ist eine Verstaatlichung im Rahmen des bürgerlichen Staates, genau, und andererseits gegen ArbeiterInnenkontrolle, was ja einer unserer Hauptslogans ist, also wir sagen ja Enteignung von VW, RWE, Rheinmetall und Deutsche Wohnen und Co. Aber wir sagen halt nicht, wie die Linkspartei irgendwie Enteignung und dann verraten wir es, sondern wir sagen entschädigungslose Enteignung und dass diese Unternehmen sozusagen unter die Kontrolle von den Beschäftigten gestellt werden müssen. Und die MLPD sagt, ja, das ist ja eigentlich nur Mitbestimmung im Betrieb, aber ist es ja gar nicht. Also wir sagen ja was komplett sozusagen anderes, nämlich dass diese Betriebe in die Hände der Beschäftigten überführt werden sollen, wenn sie halt irgendwie drohen zu schließen, zu kündigen, Löhne zu kürzen etc., alles was gerade auch bei VW passiert oder Kriegstreiber sind oder Klimakiller oder halt irgendwie mit den Grundbedürfnissen von Menschen Profite machen. So. Ich glaube, das sind so drei Linien, die uns auf jeden Fall krass voneinander trennen. Die SGP ist einfach sehr sektiererisch. Also sie bezeichnen ja eigentlich alle anderen Organisationen als ReformistInnen. Ich habe die SGP noch nie gesehen bei realen Kämpfen im Vergleich zur MLPD, das muss man dann ja auch nochmal sagen, deswegen finde ich das so ein bisschen schwierig, sozusagen da jetzt auch so inhaltliche Differenzen zu diskutieren, aber es liegt ja auch daran, dass ich zum Beispiel Gewerkschafterin bin, sehr aktiv bin in der Gewerkschaft und genau, die MLPD halt die GB-Gewerkschaften abgelehnt und sagt, das sind gelbe Gewerkschaften. Ich glaube, das ist ganz, ganz schwierig in der aktuellen Situation, in der wir halt unbedingt eine Einheitsfront brauchen, meiner Meinung nach aller ArbeiterInnenorganisationen und Parteien gegen die Angriffe, die ja kommen werden auf uns. Also egal, wer regiert, das muss man dann auch der Partei die Partei lassen, wird der nächste Kanzler ein Arschloch sein und wird uns genau einfach noch mehr Kürzungen auferzwingen im Bildungsbereich, im sozialen Bereich, im Gesundheitsbereich, im Klima, Kunst, Kultur etc., all diese Bereiche werden da sehr krass drunter leiden und ich denke, da brauchen wir halt unbedingt sozusagen Massen auf der Straße, die genau dagegen kämpfen. Wir brauchen Politisierung von den Streiks, auch den aktuellen Streiks im öffentlichen Dienst und müssen genau die zusammenführen mit anderen Streiks, um diese Forderungen sozusagen, die wir aufstellen im Wahlkampf, auch erreichen zu können. Also genau, wir sagen ja AfD zerschlagen, Bleiberecht für alle, Wahlrecht für alle, offene Grenzen, Wecken 218, Hände weg von unseren Körpern und Pride verteidigen, dann den Enteignungsslogan, den hatte ich ja schon, und Gaza-Genozid stoppen, kein Mensch, kein Cent, keine Waffen für Kriege. Genau. Und ich glaube, vor diesem Hintergrund sozusagen wäre das auch schwierig, sich da irgendwie anzunähern oder die SGP zu unterstützen. Genau, solange sie das so sehen. Also ich sehe natürlich sozusagen, dass die Führungen unserer Gewerkschaften krasse Verräter sind und dass wir gegen sie kämpfen müssen, weil sie halt einfach irgendwie zu den Arbeitgebern und zum Staat vermitteln. Aber ich glaube, wir können sie halt wieder zu unseren Kampforganen machen, und es wäre auch wieder so ein Abstentionismus, den ich irgendwie nicht sinnvoll finde, weil da halt Millionen von Menschen sind. Und im Gegensatz zu irgendwie so einer Partei sind es ja auch einfach alles ArbeiterInnen. Also ohne, also, wisst ihr, was ich meine? Deswegen, genau, denke ich, müssen wir eigentlich innerhalb von diesen Gewerkschaften kämpfen, dafür, dass sich da ganz grundlegend was ändert. Also, und da, glaube ich, ziehen dann auch Leute sozusagen, checken dann, wie ich das meine, was ich jetzt zur Bundestagswahl sage, an radikaldemokratischen Sachen sozusagen, also für Begrenzung meines Gehalts oder irgendwie auch zu Rotation zurück in den Betrieb nach sozusagen irgendwie einer Legislaturperiode oder so, etc., weil ich das halt alles auch in der Gewerkschaft immer sage. Ich sage immer, wir brauchen imperative Mandate. Es geht nicht, dass hier Leute irgendwie entscheiden, wie sie wollen, und nicht sozusagen sich an das halten, was hier in der Versammlung abgestimmt wurde. Genau, und genau diese Dinge sozusagen, wir brauchen hier eine Abwählbarkeit, genau, die Rotation, die Begrenzung des Gehalts auf den durchschnittlichen Lohn von den Leuten, die hier irgendwie vertreten werden sollen und so. Genau, und all das sage ich jetzt ja sozusagen auch über PolitikerInnen, was, glaube ich, voll irgendwie hilft. Also gerade auch im Bezirk sozusagen, ja, wir hatten ja LehrerInnen-Streiks, die waren irgendwie riesig, und genau, Leute kennen mich sowieso schon mit diesem Programm. Das heißt, da kann man ganz gut irgendwie dran anknüpfen. Ja, Ines, du hast eben schon ein paar Forderungen von euch nochmal für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer deutlich gemacht. Auf einem Plakat steht auch: für eine Regierung der Arbeiterinnen oder demokratische Planwirtschaft statt Kapitalismus. Welche Erfahrungen macht ihr im Wahlkampf, und wie ist die Resonanz so auf euch, ne, mit solchen Slogans? Also macht ihr da auch Erfahrungen mit Antikommunismus? Also ich finde die Resonanz tatsächlich super positiv. Also ich meinte das ja schon vorhin, ne, dass ich keine Partei, dass ich keine Berufspolitikerin bin, kommt super gut an. Als wir Unterschriften gesammelt haben, man braucht ja 200 Unterschriften, um kandidieren zu können, haben super viele Leute total positiv darauf reagiert, dass ich Sozialarbeiterin bin. Und da auch irgendwie, dass ich von keiner etablierten Partei bin. Also manchmal gibt es so Leute, die sind dann so verwirrt davon, aber gerade ist auch ein Bezirk, der sehr bekannt dafür ist, super viele unabhängige Direktkandidatinnen zu haben. Dieses Mal gibt es außer mir leider nur eine weitere, weil die Zeit ja auch einfach diesmal viel kürzer war, diese Unterschriften zu sammeln und sowas. Aber genau, es ist zusammen mit Hamburg-Altona, glaube ich, der Wahlbezirk Deutschlands, der am meisten unabhängige Direktkandidatinnen hat. Und es ist ja auch der Wahlbezirk deutschlandweit, der am linkesten wählt. Also nirgendwo sozusagen wird so links in Anführungsstrichen, also da zählen die Grünen dann ja auch zu, gewählt, wie in Friedrichshain-Kreuzberg, Prenzlauer Berg Ost. Genau, und ich hatte jetzt irgendwie nicht das Gefühl, dass die Leute da irgendwie blöd reagieren, auch wenn die wissen, dass wir natürlich keine Chance haben, da ins Parlament zu kommen. Ich glaube, viele Leute wollen, dass sich was verändert. Wie gesagt, viele Leute stellen sich die Frage, wen kann man eigentlich noch wählen, und sehen dann da irgendwie gerne Newcomer, sind offen so für neue Ansätze, ja leider auch von rechts. Muss man natürlich auch sagen, auch in dem Wahlbezirk, in dem ich antrete. Genau, aber Antikommunismus ist mir da ehrlich gesagt nicht wirklich begegnet. Also dann eher Anti-Zionismus, Zionismus. Also Leute haben Plakate verschmiert, gerade von den Gaza-Genozid stoppen Plakaten oder die abgerissen und sowas. Aber ja, in Kommentaren gibt es natürlich manchmal Antikommunismus, Geschichtsrevisionismus etc. Aber ich würde sagen, das ist jetzt nicht sozusagen die größte Opposition. Die meisten Leute werfen uns eher vor, sozusagen, dass wir die Linke nicht unterstützen und deshalb die Linke sozusagen irgendwie weniger Stimmen bekommen wird. Aber das kennt ihr ja bestimmt. Und ganz konkret auch im Bezirk sozusagen der linke Direktkandidat weniger Stimmen bekommen wird, weil ich überhaupt antrete. Und werfen uns dann Schuld, dass wir irgendwie schuld sind, werfen uns vor, dass wir dann schuld sind an dem Rechtsruck und sowas. Aber genau, auch das insgesamt, diese ganzen Kritiken, würde ich sagen, ist eine Minderheit. Und das finde ich schon auch interessant. Ich glaube, wir hatten auch mit mehr Ablehnung gerechnet. Das heißt jetzt ja nicht, dass die ganzen Leute dich wählen, aber sie finden das irgendwie interessant und hören dir erstmal zu. So. Das ist auch dein Haustürwahlkampf oder so, obwohl das ja so ein Mittel ist, was inzwischen nicht nur von der Linkspartei benutzt wird. Also die Grünen und die SPD und sowas, die gehen auch an Haustüren vorbei. Und trotzdem hören die Leute sich an, was du zu sagen hast, auch wenn sie dich nicht kennen und du nicht von einer großen Partei bist. Das fand ich irgendwie cool. Ines, vielen Dank für diese Einblicke und bin auch gespannt, wie es die nächsten Jahre weitergeht. Ist ja gerade sehr viel Dynamik drin in der ganzen Debatte oder auch in den Klassenkämpfen. Kann ja in beide Richtungen gehen. Können wir vorstellen, dass wir da auch nochmal miteinander sprechen dann. So, an der Stelle würde ich mich aber erstmal verabschieden. Danke, Ines, und auch danke an Sophie. Danke euch für die Einladung. Dankeschön. Tschüss. Und weil der Prolet ein Prolet ist, drum kann ihn auch kein anderer befreien. Es kann die Befreiung der Arbeiter nur das Werk der Arbeiter sein. Während wir mit Stimmzetteln liefen, sperrten sie die Fabriken zu. Wenn wir vor Stempelstellen schliefen, hatten sie vor uns Ruh. Sie gaben uns Zettel zum Wählen. Wir gaben die Waffen her. Das zweite Gespräch führen wir mit Lisa Gärtner. Sie ist gelernte Mechatronikerin aus Gelsenkirchen und außerdem die jugendpolitische Sprecherin der MLPD. Ja, an der Stelle aber erstmal hallo und herzlich willkommen an Lisa und danke, dass du hier bist. Hi, hi, schön hier zu sein. Und Flo ist natürlich auch am Start. Hallo Flo. Ja, moin. Und ich begrüße natürlich auch Lisa in der Kommunistenkneipe. Sie ist die erste Vertreterin der MLPD, die bei uns zu Gast ist. Genau. Wurde ja sozusagen auch Zeit. Ich fange mal direkt an. MLPD steht ja für Marxistisch-Leninistische Partei Deutschland. Nun ist ja so, dass es in der BRD zahlreiche Organisationen gibt oder auch Parteien, die sich ebenfalls als kommunistisch oder revolutionär bezeichnen oder sozialistisch-revolutionär. Da wäre die erste Frage: Wie würdest du denn beschreiben, was unterscheidet euch als MLPD von diesen anderen Organisationen? Also die MLPD hat sich ja 1982 gegründet und damals ja aus Kritik eben an der revisionistischen Entartung der früher ja kommunistischen Partei Deutschlands und dann auch der DKP, die sich ja schon auf revisionistischer Grundlage gegründet hat und nachdem halt in der Sowjetunion einfach der Kapitalismus wiederhergestellt worden war mit dem 20. Parteitag. Und deswegen hat die MLPD sich damals gegründet, weil es einfach eine revolutionäre Partei braucht in Deutschland. Und also das erstmal so zur grundsätzlichen Seite, ne? Und wir sind ja auf Grundlage halt von Marxismus-Leninismus und der Mao-Zedong-Ideen. Und was uns halt einfach jetzt auch heute ausmacht, dass wir als Partei neuen Typs uns sehen. Wir sind auch eine Arbeiterpartei, also 70% unserer Mitglieder sind Arbeiter und untere Angestellte, sind auch in Betrieb und Gewerkschaft da. Sehr stark aktiv. Und ja, ich denke mal, das sind erstmal so Kernpunkte und dass die MLPD einfach auch Lehren gezogen hat. Wie konnte es dazu kommen, dass die ganze alte kommunistische Bewegung einfach ja, Prinzipien auch des Marxismus-Leninismus verraten hat oder zumindest die meisten Parteien? Und welche Lehren muss man daraus ziehen? Weil wenn wir jetzt sagen, wir wollen wieder für den Sozialismus kämpfen, dann muss man natürlich auch überlegen, wie macht man es besser, ne? Und wie verhindern wir, dass eben nochmals so eine, der Sozialismus nochmal so eine Niederlage erleidet? Ja, genau, jetzt der Anlass sind ja die Bundestagswahlen und ich habe es ja gerade schon ein bisschen angeschnitten. Es gibt innerhalb der kommunistischen Bewegung, innerhalb der linken Bewegung verschiedene Positionen, wie man sich eigentlich zu bürgerlichen Wahlen im Allgemeinen, jetzt auch zu den Bundestagswahlen verhalten sollte. Es gibt den einen Teil, der sagt, man sollte bürgerliche Wahlen allgemein boykottieren. Andere sehen aber in der Teilnahme an bürgerlichen Wahlen durchaus auch eine wichtige Möglichkeit, um zum Beispiel revolutionäre Positionen besser in der Bevölkerung, ja, also das Volk zu bringen, sage ich mal, oder in der Bevölkerung zu verbreiten. Was würdest du sagen oder was würdet ihr sagen als MLPD, die ja auch zu den Wahlen antritt? Ja, welche Rollen spielen für euch diese bürgerlichen Wahlen, die Bundestagswahlen? Also wir halten es auf jeden Fall für notwendig, dass man als Kommunist Wahlen, bürgerliche Wahlen nutzt, Natürlich halt nicht aus der Illusion heraus, dass man dadurch jetzt irgendwie den Kapitalismus reformieren kann oder so, ne? Das ist ja dann halt der Unterschied jetzt zu der Linkspartei, die antritt, die da einfach ja eher Illusionen schürt in bürgerlichen Parlamentarismus und in Kapitalismus. Und wir nutzen die Wahlen eigentlich eher, um die revolutionäre Arbeit eben voranzubringen. Also ich meine, es ist klar, in Deutschland sind so die Masse der Leute, haben auch noch Hoffnungen in den Parlamentsbetrieb, ne? Oder ist das auch die einzige politische Aktivität für sie, alle 4 Jahre wählen zu gehen? Und das wäre einfach dumm und sektiererisch, wenn wir uns da raushalten. Also wenn man da zum Wahlboykott aufruft oder was, das halte ich für falsch. Und ist klar, in Deutschland ist ja auch so Staatsreligion Antikommunismus, ne? Ich meine, wann hast du die Gelegenheit, mal 70.000 Plakate in Deutschland aufzuhängen und für den Sozialismus aufzurufen oder dass ein Wahlspot für den Sozialismus in der ARD kommt und oder Wahl-o-mat oder so, ne? Das sind einfach alles gute Möglichkeiten, um auf marxistisch-leninistische Positionen aufmerksam zu machen. Aber das muss man wiederum auch machen, ne? Also wenn man das halt auf reformistischer Grundlage macht, dann ist das prinzipiell falsch und so, also das ist, denke ich, halt auch das Problem jetzt tatsächlich, ne, auch bei der Linkspartei, bei der Kandidatur, haben wir vielleicht dann noch drauf zu sprechen, aber Beim Wahlplakaten seid ihr immer sehr fleißig, ne? Also ich sehe wirklich in jeder Stadt immer wirklich sehr viele von euch. Also ja, das das fällt auf stimmt. jeden Fall auf, dass ihr da immer sehr aktiv seid. Und ich meine auch, ihr hattet ja jetzt Probleme auch anzutreten, ne? Da wurden ja euch ja Steine in den Weg gelegt mit den Unterschriften sammeln oder aus formalen Gründen wurde euch, glaube ich, dann eine Zulassung verwehrt, ne? Wie ist eigentlich der Stand gerade? Ja, genau. Also ja, im Bundeswahlausschuss wurde erstmal, hatten die Bundesrichter und CDU, CSU, AfD und die Grünen, genau, hatten gegen unsere Kandidatur gestimmt, gegen unsere Zulassung. Und ja, wir sind dann halt breit an die Öffentlichkeit gegangen, haben auch viel Solidarität bekommen, haben auch rechtliche Schritte eingeleitet und ja, letztlich haben wir uns dann auch durchgesetzt und ja, können jetzt auch antreten. Ja, aber es war schon erstmal, also ja, ein besonderer Einschnitt, ne? Also so einen Angriff gab es da auch bisher noch nicht. Und da sieht man schon halt auch, wie auch diese ganze Rechtsentwicklung sich eben auch im Antikommunismus äußert. Scheint tatsächlich auch zuzunehmen, solche Versuche. Ich glaube, letztes Mal wurde versucht, der DKP irgendwie den Ja, Parteienstatus schon. abzuerkennen. Das war auch rechtlich eigentlich irgendwie eine Farce. Also da gibt es schon die Tendenzen, da sich auch einbetten in andere Repressionen, ne? Ja, genau. Palästina-Bewegung und so Ja. weiter. Haben uns ja auch solidarisiert damals unbedingt. Klar, das richtet sich gegen viele verschiedene Organisationen. Ja, eines eurer zentralen Slogans ist ja Make Socialism Great Again, also eine Anspielung auf den Trump-Slogan. Da hab ich mich gefragt, wie wollt ihr eigentlich den Sozialismus wieder great machen oder großartig? Ja, gute Frage. Ja, erstmal finde ich wichtig, sich das überhaupt als Aufgabe zu stellen, weil ich denke mal, manchmal lässt man sich auch leicht. Ja, so in den Tagesgeschäften geht man auf, ne, und dann hat man da viele Kämpfe und in den Betrieben und Antifa und Umwelt und ja, gibt ja genügend Fronten heute. Und dass man sich aber auch einfach immer bewusst macht, wenn man Kommunist ist, Marxist-Leninist, dass wir mit den Massen einfach über den Sozialismus sprechen müssen und nicht da einen großen Bogen drum machen und als ob das dann irgendwann spontan kommt, wenn die Leute sehr unzufrieden sind, sondern dass man da echt Bewusstsein schaffen muss, einfach drüber. Und ja, wie machen wir das? Also, ja, so im Wahlkampf haben wir uns halt so vorgenommen, dass wir halt immer ansetzen, so an den brennenden Fragen der Leute, ne? Also jetzt Weltkriegsgefahr, Umweltzerstörung, Inflation, Mieten, Wahnsinn. Also halt so die Punkte, die den Leuten echt unter den Nägeln brennen und das aber halt vertiefen. Also nicht einfach so oberflächlich dabei stehen bleiben, ja, ist ungerecht, scheiße, dann eine konkrete Forderung aufstellen, sondern dass wir halt immer aufzeigen, dass das halt an den Gesetzmäßigkeiten und Prinzipien des Kapitalismus liegt und ja, logischerweise dann halt auch nicht lösbar ist innerhalb vom Kapitalismus. Und daran ansetzend dann eben auch Reformforderungen entwickeln, die halt auch unsere Prinzipien darlegen, also auf Kosten der Monopole, dass es immer Kampflosungen auch sind, die ja erkämpft werden müssen. Und daran auch aufzeigen, wie würden wir es denn im Sozialismus lösen? Ja, also du könntest die Wohnungsfrage lösen im Sozialismus. Du bräuchtest nicht diese Migrantenhetze. Es bräuchte auch keine Weltkriegsgefahr und so weiter. Und das halt so von den Grundsätzen her, auch wie Marx und Lenin das entwickelt haben, aber auch konkret so ein Bild zeichnen, ne, wie man das macht. Ja, und man muss natürlich auch über den historischen Sozialismus sprechen. Ne? Da fragen die Leute einen natürlich auch, ne, ja, aber wie steht ihr denn dann zur Sowjetunion? Was war in der DDR? Und wie steht ihr dazu? Und wie wollt ihr das anders machen? Und da haben die Leute eigentlich sehr viel Diskussionsbedarf dazu, was ich auch gut finde. Und da nehmen wir uns dann einfach auch die Zeit im Wahlkampf jetzt. Wir hängen viele Plakate auf, klar, aber wir nehmen uns vor allem auch sehr viel Zeit, mit Leuten intensiv, gründlich auch zu sprechen. Ja, wo du gerade die DDR erwähnt hast, da habe ich an die SED gedacht und ihren juristischen Nachfolger, die Linke, die aber eigentlich wirklich gar nichts mehr mit der SED zu tun hat, ist allerdings nicht im euren Sinne, nehme ich mal an, diese Entwicklung. Die Linke ist ja eine reformistische Partei, die jetzt zu meiner Überraschung, also wirklich zu meiner Überraschung, jetzt die letzten Monate irgendwie so einen gewissen Aufschwung gerade nochmal erlebt, jedenfalls in Umfragen und irgendwie, wenn man dem glauben darf, irgendwie mit Eintritten durch Mitglieder. Wie beurteilst du denn diese Entwicklung? Ist das was Positives oder würdest du sagen, nee, da werden viele Leute irgendwie in ein ganz falsches Fahrwasser geführt, die also möglicherweise sogar revolutionäres Potenzial wird irgendwie integriert? Ist das vielleicht auch ein Milieu, was gar nichts mit euch zu tun hat? Also wie schätzt du das ein? Weil es wurde jetzt sehr viel diskutiert und die stellen ja schon so soziale Forderungen anscheinend gerade wieder sehr in den Vordergrund. Weltkriegsgefahr, ehrlich gesagt, nicht so, finde ich. Aber ja, wie siehst du das? Wie ist die Gemengelage aus Sicht der MLPD einzuschätzen? Ja, also ich meine, subjektiv aus Sicht der Leute, die jetzt die Linkspartei wählen wollen, ist das erstmal positiv, ne? Dass halt nicht nur diese Rechtsentwicklung gibt, sondern viele halt auch das Bedürfnis haben, sich da links zu positionieren, auch mit ihrer Wahlentscheidung oder da auch aktiv zu werden. Und ja, wenn das PSW rausfliegt und die Linke bleibt drin, dann freue ich mich auch. Also wir haben ja auch in zwei Wahlkreisen auch Kandidaten nicht, also keine Direktkandidaten aufgestellt, bewusst, um zum Beispiel den Sören Pellmann auch zu unterstützen. So in dem Sinne. Aber trotzdem muss man klar sagen, da stimme ich dir auch zu, dass die Linkspartei eine reformistische Partei ist, linksreformistisch vielleicht. Und so, man kann viele konkrete Forderungen unterstützen, nicht alle, aber viele auf jeden Fall. Da gehen wir d'accord mit und da sehen wir es auch notwendig, jetzt im antifaschistischen Kampf zum Beispiel auch Schulter an Schulter da auch zu demonstrieren und zu kämpfen. Ja, aber sie schürt einfach Illusionen gerade, ne? Also zum Beispiel ihr Wahlprogramm. Sie erwähnen ja immerhin den Sozialismus einmal ganz kurz, aber es ist halt rein formell, weil sie dann sagen, ja, der Kapitalismus darf nicht das Ende der Geschichte sein. Die heutige Demokratie ist es wert, verteidigt zu werden. So, dann denke ich, ja, hä, was denn jetzt? Also, wenn ihr keinen Kapitalismus wollt, dann könnt ihr nicht sagen, diese Demokratie muss verteidigt werden. Und dann sprechen sie zwar vom Sozialismus, aber nicht von Revolution, sondern rufen dann nur auf, einfach sie zu wählen und ja, und haben auch dann einfach, ja, schöne Illusionen. Also ich war jetzt in Hamburg zum Beispiel, da haben die halt überall einfach Plakate, der Hafen gehört uns, die Stadt gehört uns. Wo ich nur dachte, ja, nee, gehört sie halt eben nicht. Ne? Deswegen braucht man halt eine Habe ich auch Revolution. gesehen. Und Ja. ja, und deswegen muss man da einfach Klartext reden. Und da ist natürlich schon auch eine Gefahr drinnen, ne? Weil viele Leute sich jetzt da Hoffnung machen und die wählen und dann denken, ja, vielleicht werden dann die Mietenfrage gelöst oder die Aufrüstung geht runter oder so. Und dazu wird es natürlich nicht jetzt kommen auf parlamentarischem Weg. Und ja, deswegen ist das jetzt natürlich nicht unser Hauptthema, aber auch Thema im Wahlkampf auf jeden Fall, auch darüber aufzuklären und Bewusstsein zu schaffen und sich dann natürlich auch solidarisch zu streiten. Und ja, auch in manchen Punkten, also Palästina zum Beispiel, Heidi Reichenegg, der gesagt, ja, man muss zwar kritisieren, wie Israel sich im Gazastreifen verhält, aber es ist ein befreundeter demokratischer Staat. Also kann man sowas Ah ja, sagen? das hat Ja. sie gesagt. Ah ja. Okay, das wusste ich gar nicht. Also es überrascht mich auch nicht, weil einer ihrer Mitarbeiter oder ich glaube ihr Social Media Referent oder so, Pressereferent, der ist ja auch ein Hardcore-Antideutscher. Der Felix Schulz heißt der, glaube ich. Ja. Ja. Ja. Ja, das Wird man weiß ich schon auf nicht jeden genau. Ich Fall. habe auch sowas mal gehört, aber das weiß ich nicht genau, wie sie mit den Antideutschen zusammenhängt. Aber ja, also diese reformistische Politik, die muss man definitiv kritisieren. Ja, du hast ja jetzt schon mehrfach darauf hingewiesen, dass ihr die bürgerlichen Wahlen nutzen wollt und dass ihr das für sektiererisch halten würdet, diesen Moment der ja möglicherweise auch Politisierung von Menschen oder Beschäftigung mit Politik jetzt nicht zu nutzen als Kommunistin. Was sind denn eure zentralen Forderungen oder Parolen, mit denen ihr jetzt in diese Wahl geht? Also außer Make Socialism Great Again, aber ich meine jetzt inhaltlich, was ist das, was ihr jetzt gerade nach vorne stellt in diesem Bundestagswahlkampf? Der Sozialismus sehe ich inhaltlich genug. Ja, was Nee, verbindet ich dich weiß, denn? was Da du frage ich meinst. mal Ist so. heute natürlich auch tagespolitisch. Ja, sind viele verschiedene Punkte. Also, ich meine, wir durchdringen das jetzt auch sehr eng mit den Kämpfen, die jetzt auch einfach gerade stattfinden. Ne? Also im November, Dezember hatten wir auch einen sehr starken Schwerpunkt auf den Kämpfen, die jetzt waren bei VW und Stahl, da im Kampf um jeden Arbeitsplatz, wo wir auch gewerkschaftliche Streiks, aber auch selbstständige Streiks eben sehr unterstützt haben im Kampf eben gegen diese Monopole. So, das war und ist gerade auch ein starker Schwerpunkt. Dann natürlich unbedingt der antifaschistische Kampf. Also wir fordern ja das Verbot der AfD auf Grundlage des Potsdamer Abkommens allerdings, auch ein Unterschied zur Linkspartei. Das fordern wir als einzige Partei in der Hinsicht und haben ja auch die Losung, wer AfD wählt, der wählt Faschismus. Und wir ja, sind auch gerade bei dieser antifaschistischen Bewegung sehr aktiv dabei. Und zeigen da natürlich aber auch auf, dass man sich dabei nicht nur gegen die AfD richten kann, sondern gegen die ganze Rechtsentwicklung halt von der Regierung und von allen bürgerlichen Parteien, mit Ausnahme der Linkspartei jetzt in dem Fall, was wir auch sehen an der ganzen Aufrüstung, der ganzen Weltkriegsvorbereitung, ne, wo Deutschland ja alles andere als eine friedliche Außenpolitik macht, was ja die Ampel ja mal versprochen hat, sondern massiv aufrüsten, wie seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr, wie viel Geld jetzt für Rüstung ausgegeben wird. Und also das ist ja auch der eigentliche Hintergrund, ne, für diese ganze Faschisierung und die Gefahr des Faschismus, die wir international erleben, dass sich einfach diese Weltwirtschafts- und Finanzkrise so verschärft, dass der Konkurrenzkampf zwischen den verschiedenen Imperialisten sich so verschärft. Und deswegen greifen halt ein Teil der Monopole jetzt echt mehr zur Herrschaftsform des Faschismus. Und das wollen wir halt unbedingt auch in dem Wahlkampf aufzeigen, um da auch eine breite antifaschistische Einheitsfront zu bilden. Und aber auch zu zeigen, ja, letztlich muss man für den Sozialismus kämpfen, wenn man dem Übel an die Wurzel will vom Faschismus. Vielleicht dazu noch eine kleine Zwischenfrage. Ihr sprecht ja auch sehr oft vom echten Sozialismus. Was meint ihr eigentlich damit genau, mit dem echten Sozialismus? Also einmal geht es uns dabei darum, dass wir uns eben explizit damit sozusagen auf die Grundlagen beziehen von Marx und Lenin. Und weil viele Leute verstehen ja eben heute unter Sozialismus alles Mögliche, was heute in Nordkorea abgeht oder was in China passiert oder sonst was. Und deswegen ist uns einfach wichtig, uns davon abzugrenzen. Deswegen nennen wir uns ja auch nicht mehr eine kommunistische Partei, sondern marxistisch-leninistische Partei, um uns auf dieses Original und die Grundidee und den wissenschaftlichen Sozialismus eben einfach zu beziehen. Halt auch in Abgrenzung zum Verrat am Sozialismus, der stattgefunden hat in mittlerweile allen ehemals sozialistischen Ländern. Und ja, wir bleiben aber auch nicht dabei stehen, sondern wir sagen auch, dass man ihn halt heute auch weiterentwickeln muss, ne? Also wir haben ja Stalin zum Beispiel auch als Klassiker, aber wir sehen auch viele Fehler, die gemacht worden sind, einfach damals in der Sowjetunion, dass der ideologische Kampf gering geschätzt wurde, dass die Kritik in der DDR war es ja natürlich noch krasser, irgendwie, dass Kritiken auch richtig unterdrückt worden sind. Und ja, und da sehen wir einfach viele Sachen, die wir auch weiterentwickeln müssen. Und die wollen wir halt in der Theorie natürlich, haben wir das auch entwickelt, aber so praktizieren wir auch heute unsere Politik, ne? Also wir kritisieren ja so den bürgerlichen Parlamentarismus, aber wir prägen auch so eine neue Art und Weise, halt Politik zu machen. Wir haben ja zum Beispiel so Kandidatengrundsätze für unsere Kandidaten, die wir auch immer stark ja, unter den Massen jetzt halt verankern. Also zum Beispiel halt Parteimaximum, ne? Also maximal Arbeiterlohn für Politiker oder dass man absetzbar sein muss von den Leuten, die einen aufgestellt haben oder dass wir rechenschaftspflichtig sind, dass Kritik und Selbstkritik unser Entwicklungsgesetz ist und kein Teufelszeug oder so, ne, gegen diese Eitelkeit und Karrierismus, wie er heute auch üblich ist. Und ja, und das leben wir auch so. Also zum Beispiel die Gabi, jetzt unsere Spitzenkandidatin, war ja lange im Stadtrat und dort hat die es auch immer so praktiziert, ne, das alles gespendet und Versammlungen unter den Leuten gemacht und so. Und das ist, denke ich, auch wichtig, dass der Sozialismus nicht nur so als eine Idee erscheint oder eine Utopie, sondern dass man halt auch beweist in der Praxis, wie wir das auch umsetzen und dass das auch möglich ist und funktioniert. Ja, du hast ja jetzt auch relativ ausführlich eben beschrieben, wie ihr den Wahlkampf nutzen wollen. Bürgerliche würden vielleicht sagen, instrumentalisieren. Also, aber was man ja schon, also Befund, den man ja stellen kann, ist, dass die MLPD, das gilt übrigens auch für andere kommunistische Parteien, ja jetzt nie durch große Wahlerfolge im Bund aufgefallen ist. Also es ist nicht so dazu gekommen, dass man jetzt wirklich das Parlament als Tribüne für den Klassenkampf nutzen konnte im Parlament, weil da haben die Wahlergebnisse nicht ausgereicht. Hast du eine Idee, woran das liegen könnte? Und gab es da mal Überlegungen in Richtung, also ich weiß, ihr habt auch eine internationale Liste, die offen ist so für andere Kräfte, aber gab es da mal Bündnisüberlegungen mit anderen kommunistischen Kräften? Wie ist das? Ja, also das ist ja in Deutschland leider nicht möglich. Also da haben wir schlechtere Gesetze als in der Türkei oder so. Da gibt es ja die HDP zum Beispiel. Sowas geht in Deutschland nicht. Also man kann nur als Partei antreten. Bei dieser internationalistischen Liste, als das gegründet wurde, hatten wir das ja geprüft und angestrebt eigentlich. Wie gesagt, das geht nicht. Ja, ich meine, Ah ja. Hauptursache ist dafür natürlich so dieser ganze Antikommunismus in Deutschland, ne? Und dass die Wahlen halt auch einfach krass. Die sind nicht frei wirklich. Also man sieht das ja in den Medien, in den bürgerlichen Medien einfach, ne, wie eingeschränkt das ist. Oder wenn Schulpodiumsdiskussionen sind oder so, ne, oder keine Ahnung. Ich bin ja Direktkandidatin in Gelsenkirchen, dann stellt die WAZ einfach mal eben alle Kandidaten vor, außer uns natürlich. Ne. Die sagt sogar, das BSW hat keinen Kandidaten, das sagen die, aber stellen uns einfach nicht vor. So, und das ist natürlich der Hauptgrund, dass viele Leute einfach sagen, ja, ich finde euch eigentlich schon gut, was ihr macht, aber ihr kommt halt nicht rein oder ihr kommt nicht in die Medien, also seid ihr schon von vornherein sozusagen nicht wichtig genug, um gewählt zu werden. Und so, und klar sind wir noch eine nicht sehr große Partei, ne? Ich meine, man sollte uns auch nicht unterschätzen, aber das ist klar, dass wir bei den Wahlen immer relativ schlecht abschneiden. Aber wir nutzen es einfach dafür. Und jetzt auch viele Leute, die jetzt bei uns aktiv sind, Mitglied sind oder im Rebell oder so, die haben uns auch bei Wahlen kennengelernt, sind darauf aufmerksam geworden. Und das ist uns einfach das Wichtigste, den Wahlkampf zu nutzen, Bewusstsein zu schaffen, die Organisiertheit der Leute zu stärken. Auch jetzt nicht nur in der Partei. Wir sagen den Leuten auch, geht in Selbstorganisation oder in der Gewerkschaft oder so. Auch das machen wir alles im Wahlkampf. Und ja, also daran muss man es, denke ich mal, auch messen, ne? Wie kommt einfach das voran, dass die Leute sich organisieren, dass der Sozialismus ein neues Ansehen unter den Leuten kriegt. Das muss das Wichtigste sein. Und dann ist mehr gewonnen, als wenn man irgendwelche utopischen, reformistischen Illusionen unter den Leuten schürt und damit dann auf opportunistischer Grundlage halt Wahlerfolge erzielt. Ja, danke Lisa Gärtner für dieses Gespräch. Und bevor jetzt einige sagen, das war jetzt ja aber nicht sonderlich kontrovers oder so, uns geht es jetzt hierbei tatsächlich darum, wir machen das ja auch mit anderen Kräften oder einer anderen Kraft, Position erstmal ein bisschen abzubilden. Ne? Ich könnte mir aber durchaus vorstellen, dass wir euch nochmal einladen, um ein bisschen kontrovers über einiges zu diskutieren, vielleicht auch mit Mitdiskutanten über die Themen, die du benannt hast, also Bewertung des Sozialismus. Faschismus, AfD-Verbot, das ist ja durchaus alles umstritten, auch in der kommunistischen Bewegung. Da laden wir euch gerne nochmal ein und Ja, gerne. miteinander ins Gespräch. Ja. Von mir auch vielen Zu Dank. diskutieren, ne? Das Gerne. stimmt. Danke, Lisa. Gut, vielen Dank euch auch. Viel Erfolg weiter. Macht's gut. Danke. Ciao. Liebe Kneipenfreundinnen, noch nicht wegschalten, denn wir haben eine kleine Bitte an euch. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann vergesst nicht, uns zu abonnieren auf YouTube und auf Spotify. Und was ihr auch noch machen könnt, ihr habt neben diesem Abo-Button noch die Möglichkeit, auf Spotify und auf YouTube diese kleine Glocke zu drücken. Und wenn ihr das macht, verpasst ihr keine einzige Folge mehr, denn ihr werdet direkt benachrichtigt, wenn neue Folgen hochgeladen werden. Und für YouTube auch ganz wichtig für den Algorithmus, liken und wenn ihr Bock habt, auch kommentieren und ja, in allen Fällen natürlich auch gerne teilen, wenn ihr die Folge gut fandet. Und ihr könnt uns auch finanziell unterstützen. Ihr findet unsere PayPal-Daten oder unsere Kontodaten jeweils in der Beschreibung. Vielen, vielen, vielen, vielen, vielen, vielen, vielen Dank für jede noch so kleine Unterstützung.